Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem ersten Buch Mose, 12. Kapitel, Vers 1 bis 3. Dann befahl der Herr Abraham: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Gott segne dieses Wort. Gott folgen. Ja, hier haben wir die Berufung Abrahams, der später dann von Gott umbenannt wird zu Abraham. Und bemerkenswert ist hier, wie sich der Glaube, also Abrahams, da auswirkt. Denn Gott sagt zu ihm: Verlass deine Heimat, ja, und geh mal in die Richtung, ohne ihm zu sagen, wohin. Und Abraham ist schon lebensälter und ist dann schon 75 Jahre alt. Und nimmt dann seine Frau Sarai, die später umbenannt wird von Gott zu Sarah. Und worauf es hier ankommt, ist zu sehen, dass er, dass Gott so in jemanden wirken kann und der eben, ja, einfach, ja, gottesfürchtig ist und Gott folgt und sich ihm unterordnet. Und das ist unsere Einladung auch. Und also, ja, wir haben also, wenn Gott uns ruft, nur die Möglichkeit zu sagen, ja, denn alles andere ist, ne, das wollen wir nicht tun. Aber das ist schon bemerkenswert und ich würde euch einladen, geht mal rein ins erste Buch Mose, lernt alles über Abraham, der dann später Abraham wird und seine Frau umbenannt wird von Sarai zu Sarah. Und wir haben echte Menschen, echte Situationen, hier, das sind keine irgendwie ausgedachten Sagen oder so, sondern das ist wirklich so gewesen. Und lest mal über das Leben von und den Glaubensweg von Abraham dann und auch den Bund, den Gott dann mit ihm macht, den abrahamischen Bund. Also sehr, sehr wichtig, das Gottes Versprechen. Und in diesem Bund besiegelt unser Herr Gott selber den Bund und lest das mal selber durch. Also ich lade euch da mal ein und nur Gott kann diesen Bund besiegeln. Also falls Abraham denn aus irgendeinem Grund auch immer nicht Gott folgen würde, hat also unser Herr Gott selber diesen Bund besiegelt. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das mal nachlest und auch wie sich das dargestellt hat. Sehr, sehr wichtig. Und ja, das ist also Gott zu folgen, das ist nicht leicht und nicht, weil man alt ist oder so, kommen wir zu Gott oder kommen wir zu Jesus Christus. Es ist besser, früher als später zu Gott zu kommen, ja, weil vielleicht haben wir nicht keine zweite Möglichkeit oder so. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Es gibt nur eine Möglichkeit, und zu Gott, Christus zu kommen, und es ist besser, dass das früher als später ist. Denn wer weiß, wie viele sind nicht zu Christus gekommen und hatten keine zweite Möglichkeit. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Sehr, sehr wichtig. Also, Abraham lernt mehr über Abraham, wird dann zu Abraham in der Bibel, im ersten Buch Mose, liest mal durch und was da alles passiert. Und das ist wirklich also einzigartig, sollte uns ermutigen, in unserem eigenen Glauben Gott zu folgen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Darstellung hier von Abraham, der dann zum Abraham wird und seinen Lebensweg hier beginnt, seinen Glaubensweg mit dir, als reuiger Sünder zu dir kommt. Nicht vollkommen ist, überhaupt nicht, also nicht irgendwie ein Superheld ist oder so, aber im Glauben an dich dir folgt, unserem Herrn Jesus Christus dann. Und das ist sehr, sehr entscheidend, dass wir sehen, wie du dich dann auch um Abraham kümmerst. Und dir, Gott zu folgen und dir zu dienen ist nicht einfach. Da sind viele Schwierigkeiten und Hürden zu überwinden. Aber für dich ist nichts unmöglich, unser Herr Gott. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen. Besser früher als später, weil es keine zweite Chance gibt, keine zweite Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und danken dir, Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.